Willkommen bei den Meerwurztropfen, dem Podcast der Neulandrebellen. Heute habe ich zwei Gäste zu Besuch, und zwar einmal meinen Co-Herausgeber Roberto Della Puente, der gerade ein Buch geschrieben hat mit dem wohlklingenden Titel jetzt haben wir es gleich, links versagt, weil rechts gewinnt. Und als, ich sag jetzt mal... Eigentlich ist es andersrum. Rechts gewinnt, weil links versagt. Ja, siehst du, ich hab's gelesen, aber den Titel konnte ich mir trotzdem nicht merken. Also gut, du wirst es besser wissen, so heißt es dann also. Rechts gewinnt, weil links versagt, ne? Ja. Genau. Und als Gegenpart haben wir den Duke hier, so möchte er genannt werden und so nennen wir ihn natürlich auch. Und der ist Blogbetreiber des Blogs Feinsinn. Erstmal schönen guten Abend, Roberto, und schönen guten Abend, Duke. Ja, hallo. Ich grüße euch. Ich freue mich ja sehr, dass Duke hier ist. Das ist ja der große alte Mann der linken Bloggerei. Ich betone ausdrücklich alter Mann. Und nein, aber ich kenne ihn ja schon ewig. Und dass er jetzt auch eine Stimme hat, finde ich ja ganz toll. Ja, eine sehr angenehme, sonore Stimme, wenn ich das mal so sagen darf. Als Sprecher fällt mir das ja auf. Und das hat jetzt ein bisschen gedauert, bis dieser Termin zustande kam. Und zwischendurch dachten wir noch, dass er womöglich doch nicht zustande kommt. Aber jetzt haben wir es hingekriegt. Und es soll tatsächlich gehen um dieses Buch, das du geschrieben hast, Roberto. Und das ja durchaus sehr, sehr unterschiedlich bewertet wird. Ich zum Beispiel fand es prima. Aber meine Meinung steht hier heute gar nicht unbedingt zur Debatte, sondern eher die von Duke, was er von diesem Werk hält. Und Duke, du fandest es, glaube ich, nicht so toll, oder? Ich habe ja, wie ich vorher zugesagt hatte, eine kleine Kurzrezension dazu geschrieben. Ja, die war ja brutalst möglich. Ich tue mich ein bisschen schwer, aber ich muss dann tatsächlich nochmal nachtreten. Es war noch eher gnädig. Oh. Das liegt aber auch unter anderem daran, dass es natürlich ein sehr kurzer Text geworden ist. Also ich hätte mich durch dieses Buch flügen können wie ein Berserker. Aber ich wäre ja ganz froh, wenn es da was zu meckern gäbe. Dem stelle ich mich natürlich gerne. Ansonsten kann ich auch gerne von meiner Seite weiter meckern. Ich würde weiß ich nicht, wie wir das machen wollen. Also vielleicht legst du erstmal eine Meckerstyle-Vorlage vor und Roberto geht dann drauf ein. Das war so mein Plan. Ich möchte mich erstmal bedanken, dass er mich ja noch gnädig behandelt hat. Habe ich nicht gemerkt, aber nett von dir, danke. Ja, jetzt hört mal auf hier mit den Freundlichkeiten. Ich habe angekündigt, dass sich hier gezofft wird, also seht mal zu. Duke, was passte dir denn so in vielleicht ein paar Sätzen? Du bist ja in der Lage, kurze Texte zu schreiben. Vielleicht kannst du auch kurze Sätze formulieren. Ja, wie gesagt, mir geht nicht recht ein, wo es hier eigentlich lang geht. Was ich lese, ist, dass es eine Linke gibt. Das sind sozusagen die Bösen in dem Roman. Und Roman, also was ganz kurz. Da was, hast du schon was falsch verstanden. Ja, Moment. Also was Linke sind, das kann Roberto gleich nochmal erläutern. Aber es ist richtig, in dem Roman, wie du es nennst, ich habe gelesen, es ist ein Sachbuch, wie auch immer, in dem Buch geht es tatsächlich auch um Linke. Und aber entschuldige, ich habe dich unterbrochen. Bitte weiter. Und da werden halt einige Gruppen benannt und was die so grob denken, allerdings sehr grob. Was ich lese, sind Bewertungen über all diese Gruppen, also sei es jetzt Antideutsche, Antifa, Feministen etc. pp. Was ich nicht lese leider, ist eine sachliche Auseinandersetzung. Also ich finde, dass es sich eventuell hier und da lohnen könnte, mit sehr unterschiedlicher Gewichtung diese Gruppen mal zu benennen, zu sagen, was sie denken und sich damit auseinanderzusetzen. Und dann würde ich erwarten, dass eine inhaltliche Auseinandersetzung stattfindet. Die habe ich da wirklich nicht gesehen. Dann würde ich gerne einfach mal Texte und Aussagen zitiert haben und einfach eine Replik darauf. Stattdessen erfahre ich, warum die eigentlich alle ein bisschen doof sind und wird jetzt einfach Roberto mal kurz die Möglichkeit zur Replik geben, bevor ich da noch ein bisschen genauer drauf eingehe. Ja, du darfst gerne noch genauer drauf eingehen. Also erstmal bin ich ja froh, dass du es Roman nennst. Andere würden sagen, es ist ein Märchenbuch. insofern danke dafür. Bitte. Ja, ich glaube, du hast vielleicht auch eine falsche Erwartungshaltung an das Buch gehabt, unter Umständen. Du möchtest schöne Zitate, das ist ja alles richtig, das darf man ja auch machen in Büchern. Das ist aber nicht die Aufgabe dieses Buches gewesen. Es geht auch nicht darum zu sagen, dass die alle so blöde sind. Im Gegenteil, also ich hangel mich ja auch ein bisschen an Jutta Ditfurt ab und ich ärgere mich auch viel über Jutta Ditfurt, aber ich sehe sie ja eigentlich als verlorene Stimme innerhalb der Linken, weil sie sich eben so ein Geschäftsmodell aufgebaut hat, wie viele, viele Linke, wie ich sie nenne. Und im Gegenteil, also ich sehe es eigentlich als Tragik an, dass diese Leute ihre Energien für Dinge verschwenden, die eigentlich nicht realitär sind. Na, Duke hat ja bemängelt, dass du so ein bisschen psychologisiert hast und ihr irgendwie psychische Probleme unterstellt hast, wenn ich das in der Rezension richtig gelesen habe. Also ehrlich gesagt, das fand ich jetzt nicht so ausschlaggebend. Also ich meine, das ist sicherlich jetzt ein Teil, ein Absatz gewesen, hätte man vielleicht nicht unbedingt schreiben müssen. Aber auf der anderen Seite war es ja letztlich auch nur eine Interpretation dessen, was die Ditfurt so macht. Aber erzähl doch vielleicht mal, wer sind denn diese Linken, damit die Zuhörer, die jetzt das Buch nicht gelesen haben, ich weiß gar nicht, ob es die gibt. Aber egal. Also die es nicht gelesen haben, damit die mal eine Vorstellung davon bekommen, was sind denn Linke überhaupt? Ich soll es erklären, oder? Wäre ganz gut, du hast das Buch geschrieben, ja. Ja, also ich meine, Duke hat es ja schon gesagt, natürlich spreche ich von der Antifa, natürlich spreche ich von den Antideutschen, ja. Von Feministen spreche ich natürlich auch. Fantifa. Von K-Gruppen, das ist so das eine. Dann gibt es natürlich viele Esoteriker, viele Leninisten, Maoisten. Also ich meine, die Linke ist ja ein breites Feld, da tummelt sich ja allerlei. Und im Grunde bist du ja Linker, wenn du Gewerkschafter bist. Duke wird es vielleicht verneinen. Du bist ja auch vielleicht Linker, wenn du standhafter Sozialdemokrat bist. Und du bist halt auch Linker, wenn du Maoist bist. Und das sind trotzdem zwei verschiedene Sichtweisen auf die Dinge. Sind denn jetzt Sozialdemokraten Linke? Nö, das nicht. Ich rede jetzt vom gesamten normativen Spektrum. Okay, und diese Linken, was haben die denn gemeinsam? Einen gewissen Hang zur Avantgardismus, einen gewissen Hang zum Narzissmus, einen gewissen Hang zu einer Übermoral, zu einer Metamoral, die in der Politik eigentlich so gut wie nichts verloren haben darf. Ja, das sind so die wesentlichen Attribute. Psychologisieren, ja, okay. Wenn man natürlich das jetzt als Psychologisieren betrachten möchte, dann hat Duke recht. Ja, was ich ja auch sage, ist, dass du personalisierst. Und das höre ich ja jetzt eigentlich auch wieder. Es gibt halt Personen, die haben bestimmte Eigenschaften, denen unterstellst du bestimmte Motive oder attestierst ihnen bestimmte Motive. Und auf diese Motive gehst du ein und du findest einfach schade, dass Menschen mit solchen Motiven, stelle ich jetzt mal in den Raum, dass sie unter links firmieren. Was ich jetzt an der Stelle schon nicht weiß, ist eigentlich das Ziel der ganzen Debatte, dass die aufhören sollen, sich links zu nennen? Oder ist es so der Versuch quasi zu sagen, Kinders, kommt doch mal alle nach Hause auf unsere Seite, wo die guten Linken sind und hört auf mit dem Quatsch? Oder worauf genau läuft das Ganze hinaus? Naja, es ist ein Debattenbeitrag. Ich gehe nicht an die Sache heran und sage, ich möchte jetzt irgendwie irgendwas Weltveränderndes machen. Dazu blocke ich zu lang, um zu wissen, dass das überhaupt nicht funktioniert. Und als Autor von einem Buch ist es auch nicht so viel anders. Es ist ein Debattenbeitrag. Ich schreibe auch am Schluss, dass das eine Wahrheit ist. Und wer hat schon die Wahrheit? Schreibe ich auch sinngemäß so. Das bitte ich schon noch zu berücksichtigen. Ja, das Problem, was ich damit habe, ist, dass die Grundaussage ja aber doch sehr, sehr tiefgreifend bzw. tiefgehend ist. Ich zitiere mal den zweiten Satz aus dem Buch. Das war das erste Mal, wo mir der Taft aus den Haaren gefallen ist. So früh schon. Ja. Ich glaube eigentlich viel mehr, dass die fundamentalistische linke Haltung uns gesamtgesellschaftlich lähmt und uns ihm Status neoliberaler Gesellschaft, Transformation und neuer rechter Umtriebe konserviert. Auch wenn ich die Grammatik nicht ganz verstehe. Was ich lese ist, dass es diese Linke ist, der wir letzten Endes den weiteren, in Klammern weiteren Erfolg des Neoliberalismus zu verdanken hat. Das ist ja das, was dieser Satz eigentlich aussagt. Und ich finde, der geht verdammt weit. Das heißt im Prinzip, wenn wir uns dieser Linken nicht entledigen, dann haben wir nachher keine Linke mehr, die noch irgendwie politisch wirksam ist gegen diesen Neoliberalismus. Oder lese ich das falsch? Ich würde es nicht ganz so sehen. Ich glaube, du rollst es falsch rum auf. Ich glaube aber, dass wir, und das schreibe ich ja auch in den ersten Kapiteln, dass wir in den letzten Jahren ja durchaus so eine Art ABM hatten, also Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für linke Politik, die hat aber nie stattgefunden. Die Leute entscheiden sich nicht für die Linkspartei, die du wahrscheinlich auch nicht unbedingt für links erachten würdest. So schätze ich dich jedenfalls ein, das kannst du gleich noch erläutern. Ich denke, das hat Gründe. Das hat natürlich auch Gründe, das schreibe ich auch, die mit den Medien zu tun haben, mit dem Kampagnenjournalismus und so weiter. Wir erinnern uns an Zeiten, da sind linke Politiker kaum in Talkshows gewesen. Und wenn sie in Talkshows waren, dann waren sie nur dazu da, damit sie abgewatscht werden. Das hat sich, glaube ich, nach der Finanzkrise schon geändert. Man hat schon gesehen, dass soziale Gerechtigkeit etwas ist, was man noch zumindest thematisch aufgreifen muss, wenn es auch dann nicht politisch umgesetzt wird. Ich glaube, das hat schon wesentlich damit zu tun, dass die Leute die Linken nach wie vor als Träumer, als Idealisten sehen, als Leute, die eine höhere Wahrheit haben, die sie im politischen Betrieb dann nicht umsetzen wollen, weil sie Angst haben, sich zu beflecken, moralisch betrachtet, oder ja, also ihre weiße, blütenweiße Weste zu verlieren. Das hat auch damit zu tun, dass auch unter Linken, Sozialdemokraten, klammer ich aus, die sind eine besser rot-rot-grüne Koalition, als sie möglich war. Da wurde unter Linken wirklich darüber gesprochen, dass man das auf keinen Fall eingehen dürfe. Das sei nämlich ein großer Fehler. Ich sehe es anders. Wir hätten diese linke Alternative 2013 gebraucht. Ganz kurz, Hugh, weil ich glaube, wir nähern uns so langsam dem Kern der ganzen Geschichte. Deswegen einfach mal die Frage zwischengeschoben und dann kannst du gleich auf Roberto eingehen. Ist denn die Linkspartei für dich links? Erstmal, im Grunde genommen muss ich ehrlich sagen, ist auch inzwischen mir weitgehend wurscht, was links ist oder nicht. Ich habe einfach festgestellt, man kann keinen Begriff von links mehr etablieren, der nicht sofort auseinanderfällt. Ich habe mal irgendwann gesagt, der Untertitel meines Blogs, keine Herren, keine Sklaven, der steht nicht zufällig da. Das ist eigentlich das, was ich unter links verstehe. Und die Linke, die Partei Die Linke würde ich jetzt, mir ist wirklich wurscht, ob man die jetzt links nennt oder nicht. Es gibt bestimmt Menschen, die nennen die nicht links, aber da die sich selber links nennen, muss ich es zunächst mal zur Kenntnis nehmen. Das sind aber für mich klassischerweise Sozialdemokraten. Das ganze Konzept der Linkspartei, das, was sie vertreten, ihre Befürwortung des Kapitalismus, ihre parlamentarische, ihre Beschränkung letzten Endes auf Parlamentarismus und so weiter und so fort, das sind für mich alles klassisch sozialdemokratische Elemente. Das sieht Roberto aber gar nicht anders, glaube ich. Nö, muss doch ja auch nicht. Wir müssen ja nicht über jeden Scheiß streiten. So. was ich nur auch sehe, ist, es kommt jetzt ein weiteres sozialdemokratisches Element hinzu. Und ich glaube, das ist die Leistung dieses Buches, dass auch eine Linkspartei, respektive jemand, der diese Linkspartei offensichtlich protegieren möchte, ein wahnsinniges Bedürfnis hat, sich noch nach links abzugrenzen. Anstatt zu sagen, okay, ich bekämpfe jetzt mal nicht die Links von mir, sondern ich konzentriere mich jetzt mal auf irgendwas, was ich noch für sinnvoll und erreichbar halte und versuche das durchzusetzen. Und dieses ewige nach links keilen, das kenne ich von der SPD seit Jahrzehnten, um nicht zu sagen seit Jahrhunderten, mit den entsprechenden Konsequenzen. Und jetzt geht einer dahin und macht dasselbe mit der Linkspartei. Da kann ich ja nur gratulieren. Interessant. Ich finde vor allem die Aussage interessant, dass du das schon seit Jahrhunderten kennst, Duke. Ich habe dich eigentlich für jünger erachtet. Ja, du hast ja gesagt, der große alte Blogger, also... Ja, aber steinalt habe ich nicht gesagt. Okay, aber davon mal ganz abgesehen, also an dem Punkt habe ich gar nicht unbedingt ich habe das Buch ja nun gelesen, habe ich glaube ich erwähnt, ich habe da an dem Punkt nicht unbedingt den Eindruck, dass ihr da so wahnsinnig weit auseinander liegt. Naja gut, ich meine, man hat mich ja auch festgenagelt, ich habe ja auch kürzlich einen Text dazu geschrieben, man hat mich ja auch festgenagelt darauf, dass ich natürlich den Kapitalismus nicht abschaffen möchte. Ich glaube, das sieht Duke ja völlig anders. Also das ist ja eine Debatte, die haben wir ja glaube ich schon seit... Haben wir da nicht sogar mal hin und her geschrieben auf unseren Blogs zu irgendeinem Thema? Ja, das Revolution ist dann aber jäh zu Ende gegangen, genau wie mit Herrn Berger. Ich habe den Eindruck, ihr wolltet nicht wirklich. Ja, ich gebe es zurück. Ich dachte das Gleiche von dir. Das siehst du mal. Wenn man nicht kommuniziert, passiert sowas. Ja, nun sind wir hier. Also weiter. Los. Ja. Also das siehst du doch anders, oder? Du würdest natürlich den Kapitalismus unbedingt abschaffen wollen. Diese Aussage ist so völlig falsch. Ja, weil es impliziert ja zunächst mal eine sehr konkrete Handlungsoption, die ich überhaupt nicht habe. Eben. Das ist aber nicht das Problem. Ich weiß, dass wir beide und übrigens auch Jens und ich genau an dem Punkt immer aneinander vorbeireden. Es geht überhaupt nicht darum, und das ist ja so deine Spezialität, deinen Gegnern vorzuwerfen, wir wollen eine Revolution machen, ist absoluter Käse. Das ist überhaupt nicht meine Basis und das ist überhaupt nicht das, wohin ich will. Ich fürchte, es wird wieder mal hier und da auf solche Revolutionen hinauslaufen. Es werden wahrscheinlich zum Großteil rechte Revolutionen sein, also mit anderen Worten Faschismus. Das ist so eine Prognose beziehungsweise auch eine Analyse dessen, was ich im Augenblick schon weltweit beobachte. Punkt ist nur, es geht nicht darum, was ich da will. Die Frage ist für mich die, kann man Kapitalismus überhaupt so strukturieren, dass wir nicht immer wieder dahin kommen, wo wir jetzt wieder sind? Und ich bin der Meinung, das geht nicht. Das ist absolut unmöglich. Und diese ganzen Versuche von Sozialdemokraten, die haben immer dazu geführt, am Ende den Kapitalismus zu retten, ihre soziale Gerechtigkeit nur noch so zu nennen. Und im Zweifelsfall hat es Krieg gegeben und irgendwann sind die Faschos marschiert. Und dieses ganze Konzept, das ist ja nicht das erste Mal, dass jetzt eine Linkspartei oder die SPD so unterwegs ist, sondern das hat es ja schon mehrfach gegeben. Das hat es in Deutschland schon mehrfach gegeben und es hat auch in anderen Ländern gegeben. Das hat noch nie funktioniert, es ist immer wieder gescheitert und ihr rennt schon wieder vor dieselbe Wand. Das ist meine 5 Pfennig dazu. Ja, aber das klingt so ein bisschen wie, es gibt keine Option. Derzeit realistisch nicht, nein, das ist völlig richtig. Okay. Und ich denke eben, es gibt keine Option, deswegen ist die Bändigung des Kapitalismus der einzige Weg, den man als Linke oder als Linker gehen muss eigentlich. Ich finde es aber trotzdem interessant, dass du natürlich einerseits schon sagst, der Kapitalismus ist nicht zu bändigen, gleichzeitig aber sagst, ja, du bist aber kein Revolutionär. Was stellst du dir denn dann vor? Da bleibst du immer gezielt schwammig. Das habe ich dir immer vorgeworfen und das ist auch nach wie vor so. Ja, da bleibst du, da lässt du dich nicht so richtig greifen. Erstmal muss ich ja persönlich jetzt gar nichts tun. Und wie gesagt, also du hast zwar gerade versucht, einen Witz zu machen über die Jahrhunderte der Sozialdemokratie, aber ich meine, dafür haben wir doch die Geschichte. Da können wir uns doch anschauen, wie es gelaufen ist. Ja, ich meine, was haben denn die Kriegskredite gebracht? Was hat's denn gebracht damals? Das werfe ich übrigens jetzt nicht der SPD alleine vor, sondern da haben die Kommunisten selbstverständlich auch ihren Anteil dran gehabt. Aber was hat's denn gebracht irgendwie an der sich vor 33 von den Kommunisten derart zu distanzieren? Und wo ist es denn jemals gelungen, den Kapitalismus so zu bändigen in Anführungszeichen? Dass wir nicht in Krisen geraten sind, die in der Regel zu Kriegen geführt haben. Übrigens diese ganzen Stellvertreterkriege, die wir jetzt haben, Syrien etc. pp., die gehören für mich ja auch dazu. Und oder in so eine merkwürdige Konkursverschleppung gerannt ist. Also das, was wir jetzt haben weltweit, weltwirtschaftlich, gehe ich gleich nochmal näher drauf ein, das ist im Prinzip doch schon wieder der Beweis dafür, dass Kapitalismus nicht funktionieren kann. Und mein Gott, wir haben es doch versucht, diejenigen, auf die es damals ankam, USA, Europa, wir haben doch diesen Keynesianismus ausprobiert, denn der ist auch schiefgegangen. Das hat 20 Jahre funktioniert und dann haben wir gesehen, reicht nicht, wir müssen es wieder anders probieren. Die andere Frage ist, die sich stellt und die muss man sich immer wieder stellen. Glaubst du, es gibt überhaupt irgendein System, das so lang haltbar ist, dass wir von jetzt ab für immer im Eierpopeia leben? Selbstverständlich nicht. Na also. Okay. Aber ich meine, zwischen Eierpopeia und Weltkrieg liegen noch ein paar Da hast du recht. Aber ist denn das kein Ansatz, wenn du sagst, irgendwie ist das 20 Jahre lang funktioniert, dass man dann einfach guckt, was ist denn da passiert nach 20 Jahren und zusieht, dass man das korrigiert? Das wäre eine lustige Sache, wenn diese 20 Jahre nicht eine Phase wäre, die der Kapitalismus in seiner Entwicklung nach so einem Reset zwangsläufig nimmt. Man kann Keynesianismus immer mal eine Zeit lang ausprobieren und es ist vielleicht auch die bessere Option, immer mal eine Zeit lang, weil er letzten Endes das, was Marx ja auch beschrieben hat, die Entwicklung, die der Kapitalismus zwangsläufig machen wird, weil er das verzögern kann, aber er kann es nicht aufhalten. Und in dem Augenblick, wo dann in Mitte der 70er Jahre die Profitraten wieder eingebrochen sind, hatten wir dann Anfang der 80er Jahre den neoliberalen Rollback. Das war kein Zufall, das war keine Willensentscheidung irgendwelcher bösen Kapitalisten, sondern das war der schiere Systemzwang. Also ich finde trotz allem, ich meine, du hast ja vorher noch von den Kriegskrediten, Erster Weltkrieg und so weiter gesprochen. Das kommt ja komischerweise immer, wenn man die Sozialdemokraten denunzieren will. Das ist jetzt über 100 Jahre her und die Situation war damals eine völlig andere. Ich finde auch, wenn du sagst, die haben dann sich distanziert vom Kommunismus nach dem Ersten Weltkrieg, die Situation war ja eine völlig andere nach dem Ersten Weltkrieg. Das ist immer so schwer, wenn man da so Vergleiche heranziehen möchte und wenn man sagen will, da haben wir doch so schon mal gehabt und so weiter. Ich glaube, es ist schon ein Unterschied. Wir leben heute in einem ganz anderen Zeitalter, letztlich auch im digitalen Zeitalter. Wir können heute letztlich die Weltbevölkerung ernähren, wir können die Weltbevölkerung ausstatten mit Waren. Das ist alles möglich. Das war zu der damaligen Zeit noch nicht so. Ja, und was wir machen, ist Hartz IV. Herzlichen Glückwunsch. Du hast völlig recht, dass man da natürlich völlig falschen Weg geht. Aber die Umverteilung könnte funktionieren. Aber ich glaube nicht, dass sie auf irgendeinem kommunistischen, auf irgendeiner kommunistischen Plattform sozusagen funktionieren kann, sondern das ist kapitalistisch. Das ist so. Also zum Kommunismus können wir ja gerne auch noch kommen. Kurz mal eine Beschreibung der Lage, ohne jetzt allzu tief in marxische Kategorien einzusteigen. Ich bitte dich, ja. Wir haben ein Problem, das hat Marx beschrieben, dass der Kapitalismus sich immer entwickelt in eine Phase hinein, in eine Krise hinein, die sich unter anderem dadurch oder gerade dadurch manifestiert, es gibt ein Missverhältnis zwischen Kapital und lebendiger Arbeit. So. Und das kann man heute sehr schön illustrieren. Ich nenne jetzt mal etwas grob gerundete Zahlen, aber die Dimensionen stimmen absolut. Wir haben ein Weltsozialprodukt von 80 Billionen Dollar, also ungefähr 80.000 Milliarden. Das ist das, was jährlich weltweit umgesetzt wird. Wir haben aber 240.000 Milliarden Kapital. Das heißt, für jeden Dollar, der real umgesetzt wird, müssen 3 Dollar vermehrt werden. Und jeder, der in Kapitalismus und nennt es meinetwegen auch Marktwirtschaft handelt, muss aus seinem Geld mehr Geld machen. Ob es der Kioskbesitzer ist oder die Aktiengesellschaft. Du gehst pleite, respektive der Kioskbesitzer hat dann einen leeren Teller. die Aktiengesellschaft geht pleite, wenn sie keinen Gewinn erwirtschaftet. Und wir haben bereits dieses krasse Missverhältnis. Und es wird ja nie mehr besser, weil gerade wenn es funktioniert, haben wir noch mehr Kapital. Und dass wir in dem Maße noch Arbeit generieren, ist ja auch vollkommen illusorisch angesichts der weiteren Rationalisierung, die wir derzeit haben. Und das ist der Grund, warum ich sage, diese Analyse führt mich zu der Erkenntnis, Kapitalismus kann nicht funktionieren. Und wenn er nicht funktionieren kann, versuche ich nicht, den zu reparieren. Und schon gar nicht, wenn es immer wieder darauf hinausläuft, dass diese Kumpanei mit dem Kapital letztlich zu Phänomenen, ist ja noch relativ harmlos, wie zuletzt Hartz IV führen. Das sind alles Zusammenhänge, die sind evident. Und ich sehe nicht, wo da die super Idee ist. Ich lasse mich ja gerne überzeugen, wie man das in den Griff kriegen soll. Ja, also Kumpanei ist natürlich ein tolles Wort. Denn was ich nicht getan habe, ist, dass ich mich als Kumpel des Kapitalismus hingestellt habe. Entschuldigung, ich meine jetzt an der Stelle auch nicht ausgerechnet, nicht dich, sondern die echten Spezialdemokraten. Okay. Ja. Ich finde es interessant, dass du natürlich davon sprichst, dass Profite generiert werden müssen und so weiter, dass du aber den Staat völlig ausklammerst als Instanz, der regulieren könnte. Davon sprichst du nicht so gern, obwohl das eigentlich meiner Meinung nach der einzig gangbare Weg ist. Ich spreche dafür, ich weiß nicht, ob ich da gern zu spreche, aber ich spreche dazu, wenn ich danach gefragt werde. Erstens bin ich der Ansicht, dass der Staat das nicht will. Was ich sehe, ist einfach, dass wir da tatsächlich... Das stimmt leider. Ja? Und auch das ist eine Erfahrung, die habe ich nie anders gemacht. Da müsste mir auch dann mal jemand erklären, wie denn die Bedingungen dafür aussehen, dass der Staat sich dann tatsächlich auch mal anders verhält. Meine Analyse ist eine andere zu der Sache. Und die andere Sache ist, ich sage immer, wenn es eine Art göttliche Instanz gäbe, die praktisch alle Entscheidungen treffen könnte, so wie sie optimal wären. Selbst eine solche göttliche Instanz könnte den Schlamassel, den der Kapitalismus im Jahr 2018 mal wieder angestellt hat, nicht mehr in den Griff bekommen. Es ist logisch nicht machbar. Das ist das Problem. Und dann müssen wir uns irgendwann mal über die Analyse streiten. Und dann kann man sagen, okay, wenn ich Unrecht habe, halte ich die Klappe. Aber wenn nicht, dann kommt mir doch nicht mit Reformen, die nicht funktionieren können. Ja, also man merkt schon, dass du natürlich Linker bist und dementsprechend doch eher dem atheistischen Spektrum zu tendierst. Denn Gott ist ja allmächtig, der kann also alles, du weißt das ja. Also ich würde mich auch nicht so gern mit über Gott unterhalten, weil ich glaube, das Kapitalismus ist ein menschengemachtes System, man kann das schon regulieren. Ob das immer so läuft, dass alle selig und zufrieden sind, das ist natürlich eine völlig andere Sache. Ich finde aber interessant, dass du sagst, warum ein kaputtes System reparieren, wenn es nicht funktioniert. Was haben wir denn dann? Das ist doch die Frage. Letztlich muss man damit mit dem leben, was man hat. Man kann das reformieren, man kann es verändern, man kann es evolutionär gestalten, das habe ich ja auch geschrieben. Aber so zu tun, als wir hören jetzt auf, ihn zu reparieren und gucken dann mal, was passiert, das halte ich für reichlich naiv. Nein, der Punkt ist doch der, zu sagen, was von Menschen gemacht ist, ist auch, wie hast du das gesagt, regulierbar. Ich kann jetzt irgendwie drüben über die Straße gehen und das Haus meines Nachbarn anzünden. Dann kannst du ja mal versuchen, wie du den Brand regulierst. Also dieses Argument, mit Verlaub, ist einfach völlig hinfällig. Das ist kein. Habt ihr bei euch gar keine Feuerwehren? Also mir fiel jetzt auch die Feuerwehr. Ja, es sieht aber nachher nicht mehr aus wie vorher und reguliert ist da gar nichts. Ich finde, der Vergleich ist eigentlich ganz gut, auch der mit der Feuerwehr. Natürlich, danach kannst du das Haus wieder neu aufbauen. Und das ist ja das, was wir machen. Das ist ja das, was permanent passiert. Der Kapitalismus wurde ja, egal ob man es jetzt lokal oder global betrachtet, immer wieder in Reset gezwungen. Es waren zwei Weltkriege dabei. Wir hatten jetzt so ein Halb-Reset, wie gesagt, mit dieser Konkursverschleppung, Stichwort ESM und so weiter, also die sogenannte Bankenrettung. Wir haben das lokal gehabt in Südamerika zum Beispiel, Argentinien, Chile sind Beispiele und so weiter und so fort. Das heißt, in dem Augenblick, wo der Kapitalismus zusammenbricht, hast du natürlich auch wieder tolle Wachstumsraten. Dann funktioniert er wieder, bis er wieder zusammenbricht und so weiter und so fort. Habe ich nur zwei Probleme mit. Es ist immer verschissen brutal, wenn er zusammenbricht. Und die andere Sache ist, er wird immer schneller zusammenbrechen, weil wir inzwischen eine Produktivität haben, die das ganze System fürchterlich beschleunigt hat. Ist nicht für jeden nachvollziehbar, gehört für mich aber auch dazu. Und das ist nicht regulierbar. Man kann es nicht regulieren. Es sei denn, du sagst, ab einer bestimmten Größenordnung darf das System nicht weiter wachsen. Nur ein System, was auf Wachstum beruht, dessen sämtliche Aktivitätsimpulse auf Wachstum beruhen, wenn du das in seinem Wachstum beschränkst, ja, wo soll das denn hinführen? Naja, wir haben natürlich schon Wachstumsmärkte wie den digitalen Markt, die Möglichkeiten, grüne Energie zu liefern, grünes Wachstum, das darf man nicht einfach ausklammern. Ich glaube, da kann schon noch was wachsen. Ich fürchte, du hast den Kern dieses Wachstums nicht verstanden. Da geht es um Profite. Es geht immer nur um Profite. So, was heißt denn grünes Wachstum? Wenn ich genug Windkraftanlagen habe, ich sage mal einfach naiv gedacht, wenn wir sämtlichen Strom aus erneuerbaren Energiequellen herstellen, dann ist da kein Wachstum mehr. Und deswegen müssen wir dann halt auch schauen, dass wir irgendwie die Dinger wieder kaputt machen, damit wir sie neu bauen können. Das ist ja kein Bug, das ist ja ein Feature des Kapitalismus. Und der Staat, um nochmal kurz darauf zurückzukommen, der da angeblich regulieren soll, der reguliert ja. Der macht nämlich sowas wie Hartz IV. Und vor allen Dingen Hartz IV ist ja nur eine Nebensache in der ganzen Schröder-Reform. Viel wichtiger war ja die Deregulierung der Finanzmärkte und zum Beispiel den Kapitaltransfer von den Rentenkassen an die Kapitalmärkte. Das ist das. Das ist die Art und Weise, wie der Staat reguliert. Ja, Moment. Also regulieren Hartz IV, das heißt regulieren nach unten und Banken deregulieren, also Deregulation nach oben. Das ist ja schon mal ein Unterschied. Aber wenn ich euch so zuhöre, drängt sich mir eigentlich die Frage auf, wie kann denn überhaupt linkes Denken sich praktisch manifestieren, Duke? Ja, ich. Oder geht das gar nicht? Also, weil so wie du klingst, kann man im Grunde genommen sich nur zurückziehen in sein Kämmerlein, vielleicht seine Artikel schreiben und sich über alles beklagen, aber hat im Grunde genommen keine praktischen Handlungsmöglichkeiten, um in irgendeiner Form irgendwie einzugreifen und das ganze Geschehen so ein bisschen mit zu beeinflussen. Oder ist das gar nicht dein Ansinnen? Also den Vorwurf ziehe ich mir tendenziell an. Also ich bin der Ansicht, wenn ich keine Hand... Das war eher eine Frage. Nee, als ein Vorwurf. Okay, dann sage ich mal diese Frage. Ja, ich... sind wir jetzt verheiratet? Okay. Nein, also was ich meine ist... war es halt doch ein Vorwurf, scheiße. Was ich meine ist, dass wenn ich keine Handlungsoption sehe, dann wäre es einfach blödsinnig zu handeln. Punkt eins. Punkt zwei ist, ich glaube, dass man handeln kann, wenn denn überhaupt dann wirklich begrenzt und lokal. Ob der große Laden uns um die Ohren fliegt oder nicht, da werde ich mit keiner Wahl dran was ändern, da werde ich auch mit keinem Aufruf und auch mit keinem schlauen Text was dran ändern. Ich kann halt versuchen, irgendwie mich an kleineren Projekten zu beteiligen und ich kann auch bei einigen mal gucken, mein Leben besteht ja nicht nur aus den Vorstellungen großer Politik, sondern ich habe ein paar Leute um mich rum, vielleicht kümmere ich mich einfach um die, ist für mich manchmal eine bessere Option. Und drittens, warum ich theoretisiere, warum ich Texte entwerfe, hat auch einen ganz einfachen Grund. Es gibt immer wieder mal Fenster, Zeitfenster, in denen die Welt oder auch nur irgendwie eine Situation vor Ort sich ändert. So, das heißt, es gibt Zeiten mit Handlungsoptionen. Und damit man in dieser Zeit, wenn man sie dann erkennt, diese Handlungsoption, vielleicht auch so schon mal eine Idee hat, wie man damit umgeht, streite ich mich mit Leuten, um rauszufinden, wenn wir die Gelegenheit hätten oder haben, was machen wir denn dann? Also du theorisierst, bis du praktisch aktiv werden kannst. Ja, andersrum wäre blöd. Also ich würde Duke tatsächlich überhaupt keinen Vorwurf machen, dass er theoretisiert. Das finde ich sogar wichtig und gut. Und ich unterhalte mich gelegentlich auch mit Leuten über seine Texte, wenn ich sie denn lese. Schreiben kann er ja, muss man ja sagen. Also ich finde schon wichtig, dass er es tut. Er hat auch recht, dass man mit der Schreiberei nicht viel ändern kann. Ja, aber im Grunde ist doch das genau der Ansatz, Duke, den ich hier habe. Natürlich versuche ich das Bestmögliche daraus zu machen. Und wenn ich den Linken das rate, was ich in dem Buch rate, dann ist es ja nichts anderes, wie das Bestmögliche aus dem zu machen, was wir haben. Und ich glaube, das ist sinnvoll. Auf die Insel kannst du dich meinetwegen retten, aber wir haben jetzt auch relativ wenig eigentlich über konkrete Inhalte aus seinem Buch gesprochen. Und ich bin der Ansicht, deswegen habe ich ja auch diese Rezension geschrieben, dass einen sehr, sehr großen Teil da einnehmen Bewertungen von bestimmten Gruppierungen, ohne dass ich eigentlich noch konkret erfahre, was machen die eigentlich, wer sind die eigentlich, und wenigstens mal, wie gesagt, für mich ist es wirklich immer gut, gib mir irgendeinen Text, gib mir irgendeine Aussage und arbeite dich dran ab. Ich meine, ich gebe mal ein Beispiel. Für mich sind die sogenannten Feministen Sexisten. Und für mich ist dieser Antirassismus, dieser Postmoderne, ist schlicht und ergreifend Rassismus. Da werden Menschen nach ihrer Hautfarbe einsortiert und deren Handlungen werden für völlig irrelevant erklärt. Das ist nichts anderes als Rassismus. Das ist für mich eine inhaltliche Auseinandersetzung und damit kann ich dann auch was tun, weil damit kann ich dann diesen Menschen auch begegnen. Eine andere Sache, wir hatten vorher darüber gesprochen, war für mich eine Möglichkeit gewesen, sich mal anzuschauen, warum haben denn ausgerechnet diese Gruppierungen so viel Aufmerksamkeit? Kann man an der Schraube vielleicht ein bisschen drehen? Das wäre für mich interessant gewesen. Aber diese Gruppierung, die ich jetzt ganz nebenbei natürlich auch schon kenne, einfach bewertet zu kommen und so ein bisschen darüber zu ranten, welche psychologischen Hintergründe und welche Motive die denn eventuell haben könnten, das nimmt einen sehr großen Raum in diesem Buch ein. Und mit Verlaub, also das interessiert mich überhaupt nicht. was meinst du mit, das interessiert mich überhaupt nicht? Dich persönlich oder? Mich persönlich, ja. Okay, okay. Naja, gut, das muss dich ja auch nicht interessieren. Ich meine, du bist ein Leser, der vielleicht sagt, das geht dir nicht zu tief genug. Ja, ein Leser weniger, siehst du mal. Ein Leser weniger, ja, ich werde es überleben. Ja, egal, du hast das Buch ja gekauft. Das Buch ist gekauft, was er uns. Von mir, ich habe es geschenkt gekriegt. Doch. Ach so, okay. Ja, das ist ein Rezensionsexemplar. Was Roberto ja durchaus diesen Linken, ich bleib mal in dieser Terminologie vorwirft, ist ja im Grunde genommen einerseits das Idealisieren ihrer eigenen Vorstellungen und meiner Meinung, und so kam es mir jedenfalls an, ich habe es auch geschenkt bekommen, aber ich hätte es mir auch gekauft. Leute, ich hätte es mir auch gekauft. Eigentlich. Ja, du hast es mir ja mit Widmung geschickt. Ja, also und vielleicht, ja, nach dem Podcast gehen wir vielleicht sowieso zusammen unter, das hast du ja auch in der Widmung geschrieben. Jedenfalls, ich habe es so verstanden, dass halt auch durchaus die fehlende Selbstkritik der Linken eine Rolle spielt in diesem Buch. Und ich bin hier über einen Kommentar gestolpert unter deiner Rezension, Duke. Da hat einer geschrieben, und das finde ich ganz interessant, das trifft es eigentlich ganz gut, da hat einer geschrieben, Zitat, nicht das Versagen der Linken ist die Ursache für den Rechtsruck, sondern das Versagen der Regierenden, die wachsende Ungleichheit und das Versagen der Medien, die der AfD viel zu viel Raum gegeben haben und Wagenknecht und Lafontaine totgeschwiegen haben. Ja. Was sagt ihr zu dem Kommentar? Das ist auch ein Teil der Wahrheit, natürlich. Das Versagen der Medien habe ich ja auch thematisiert, so ist es ja nicht. Ja, wenn jemand versagt, dann hieße das, er hätte sich ein Ziel gesetzt, was er nicht erreicht. Und das ist spätestens bei den Medien meiner Ansicht nach nicht der Fall. Das Ziel der Medien ist, so sie nicht öffentlich-rechtlich sind, Profite zu generieren. Die müssen einfach Geld verdienen. Bei den Öffentlich-Rechtlichen ist es ein bisschen schwieriger. Ob die versagt haben, weiß ich auch nicht. Die Strukturen sind kompliziert, aber da sind einige Dinge, wo man auch noch was zu sagen könnte. Was ich absolut nicht so sehe, ist irgendein Versagen von Regierenden, weil ich auch nicht der Ansicht bin, dass Regierende dafür verantwortlich sind, was passiert in einem Staat und in einer Gesellschaft. Das verkennt erstens die wahren Machtverhältnisse, weil so eine Regierung nämlich nicht besonders mächtig ist gegenüber Weltkonzernen, die Budgets haben, wo so ein Staatshaushalt einfach armselig gegen aussieht. Und zweitens bin ich auch nicht der Ansicht, dass eine Regierung, in Klammern alleine, oder auch ein Parlament, dafür zuständig ist, wie es politisch aussieht in einem Land. Dazu gehören eine ganze Menge Dinge, die ich jetzt mit Sicherheit hier nicht mal eben aufzählen kann. Aber da immer auf eine Regierung zu schielen und sich da was zu wählen, die sind dann verantwortlich und ich bin vier Jahre dann aus dem Rennen, das finde ich eine merkwürdige Ansicht. Ja, du hast natürlich recht, dass es so ist, aber gleichzeitig ist es natürlich ein Anspruch, den man haben kann an die Politik. Da geht es ums Primat der Politik. Dass das in Wirklichkeit nicht so ist, stimmt, da hast du recht, aber es ist letztlich ein Skandal, dass es so ist. Und ich glaube, als Bürger einer Demokratie habe ich den Anspruch, dass eigentlich die Politik der maßgebliche Faktor ist, der die Gesellschaft verändert oder zumindest beeinflusst. Und da, finde ich, ziehst du dich ziemlich destruktiv aus der Affäre gerade. Destruktiv sagst du, ich sag, muss man nicht komplett erfahrungsresistent sein, wenn man diesen Anspruch noch hat. Ich sage immer, wenn mich jemand fragt, warum ich nicht mehr wählen gehe, ich habe 1998 die Grünen gewählt. So. Ich sag mal, 20% der Menschen wissen jetzt, wovon ich rede. Diese Regierung, Schröder-Fischer, hat absolut, aber auch wirklich in jedem Detail ihrer Programme, sei es jetzt Parteiprogramm oder Wahlprogramm, die haben in jedem Detail das Gegenteil dessen gemacht, was sie vorher behauptet haben. Und es ist halt seitdem auch leider nicht besser geworden. Ich erinnere nur an diesen Wahlkampf, wo Steinbrück Amok gelaufen ist, gegen den Plan der CDU, die Mehrwertsteuer um 1% zu erhöhen, um sie dann als Finanzminister um 3% zu erhöhen. Dieses Kasperle-Theater hat doch für mich überhaupt nichts mehr zu tun. Ja, Duke, du hast ja völlig recht. Da musst du ja gar nicht weiter ausführen. Erzähl mir doch nicht, ist es destruktiv, wenn ich da keinen Anspruch mehr habe. Ich bin doch einfach nicht bescheuert. Aber du lieferst ja im Gegenteil auch nicht irgendwas, wo man sagen könnte, ja, da gäbe es Handlungsrahmen für die Bevölkerung. Nicht für dich persönlich, sondern für alle. Im Grunde ist das, was du hier erzählst, alles ist für den Arsch. Letztlich ist es ja so. Und und was machen wir dann? Scheiß drauf. Nein, aber ich setze doch nicht da an, wo ich weiß, dass ich da sowieso ohnmächtig bin. Ich habe keinen Einfluss darauf. Ich habe Einfluss auf andere Dinge. Ich habe meinen Tag hat 24 Stunden, da kann ich eine Menge tun. Ja, also, da tue ich auch ich werde mit Sicherheit nicht versuchen, irgendeine Regierung dazu zu bewegen, meine Interessen zu vertreten. Weil also ich sage mal so, ich schätze das, aber das ist eine Einstellung, die könnte genauso gut mir ein Libertärer aus den USA jetzt. Vielleicht hat er ja auch schon mal recht. Ja, Ja. Ich finde, das natürlich. Können wir einfach so stehen lassen, weil ich mag solchen, genau den solchen Dissens mag ich. Weil da kann sich dann jeder mal irgendwie ein paar Gedanken drüber machen, wie er das sieht. Und wir werden uns da eh nicht einig, glaube ich. Nein, das müssen wir auch gar nicht. Und wie gesagt, ich finde es ja toll, dass du immer theoretisierst. Das ist genau aus diesem Grund, weil man eben drüber nachdenken kann. Also ich glaube auch, das kann man so stehen lassen. Auf der anderen Seite, mir seit 20 Minuten schwebt mir jetzt schon irgendwie nochmal so ein kurzer Einwurf vor. Und da wüsste ich ganz gerne, was du, Duke, beziehungsweise du, Roberto, dazu zu sagen hast. So ganz praktisch, also jetzt vom Theoretischen mal weg, so ganz praktisch. Und zwar diese ja schon seit gefühlten 800 Jahren diskutierte Frage, können die Linken mit den Sozialdemokraten beziehungsweise womöglich sogar Rot-Rot-Grün irgendwie was erreichen oder so oder hin und her oder nicht? Oder darf man das nicht? Mal angenommen, es gäbe jetzt tatsächlich, im Grunde weiß ich schon fast, was du sagst, weil egal, ich will das jetzt trotzdem unterbringen, ja, ist mir egal. Mal angenommen, es gäbe jetzt also eine Option für, sagen wir mal, Rot-Rot-Grün und die Wahl ist irgendwie ganz anders gelaufen und Stimmverteilung und so weiter und so fort und dann sagt ein Politiker der Linken, ja, also von mir aus können wir das gerne versuchen und aus der NATO müssen wir jetzt nicht sofort raus, sondern wir sehen jetzt erstmal zu, dass wir irgendwie versuchen, hier die sozialen Ungleichheiten so ein bisschen zu bereinigen. Wäre das für dich eine Aussage, die du nachvollziehen könntest? Oder anders gefragt, steht sowas wie raus aus der NATO, was ja ein eine urlinke Forderung ist, steht die sozusagen über dem, was man möglicherweise hier und da verändern und verbessern könnte? Das sind für mich beides und alles so, wie es dargestellt wird, keine realistischen Optionen. Das wird nicht passieren. Die einfachste Antwort auf deine Frage war übrigens, es gab diese Option. Es gab die Option einer rot-roten Regierung. Die SPD wollte, rot-rot-grünen Regierung, die SPD wollte es nicht. Nämlich im letzten Bundestag. Und von daher gesehen ist das für mich Spekulatius. Und ob man jetzt aus der NATO austritt oder nicht war und im Gegenzug irgendwie Hartz IV abschafft und dafür irgendwie ein Grundeinkommen. Wisst ihr, das sind so Spiele, die ändern auch nichts an der Welt. Das sind einfach Dinge, wo Sandkörner in der Wüste bewegt werden. Ich sag's mal anders. Wenn es in irgendeiner Koalitionsform die Möglichkeit gäbe, zumindest die übelsten Schrauben oder an den übelsten Schrauben von Hartz IV zu drehen, Sanktionierungen und so weiter, wenn das die Möglichkeit wäre, das wäre doch durchaus erstrebenswert, oder nicht? Weiß ich nicht. Das kann ich dir nur sagen, wenn ich ganz konkret weiß, worum geht's eigentlich, wer verhandelt mit wem worüber und was sind die Optionen. Dann kann ich dazu Stellung nehmen, aber so einfach mal ins Grüne hinein, tausche NATO-Austritt gegen Hartz IV, kann ich nichts zu sagen. Ich dachte, ich theoretisiere ein bisschen, das kannst du doch naja, auch. Also ich werde jetzt auch den Teufel tun und sagen, das ist sinnvoll, den kleinstmöglichen Nenner irgendwie noch umzusetzen, weil das genau so agiert ja die SPD, wenn sie mit der Union koaliert. Und das sagt sie auch immer, wir gehen in die Koalition. Die kriegt es ja nicht mal mit den kleinsten gemeinsamen natürlich Nennern. Natürlich nicht, aber sie stellen also, es so hin, das ist immer ein bisschen gefährlich. Nein, also ich stehe dazu, und das habe ich ja schon oft genug gesagt, wenn es die Möglichkeit einer rot-rot-grünen Regierung gegeben hätte, und die hat es gegeben, das hat Duke bei mir gelesen, da bin ich ganz sicher. ja, es war auch sonst nirgends zu lesen. Das war sonst nirgends zu lesen, das habe ich entdeckt. Und genau. Ja. Erfunden. Genau, und ja. Ich denke, dann hätte man es machen müssen. Ich glaube, wenn wir 2013 eine rot-rot-grüne Regierung gehabt hätten, egal wie die SPD aufgestellt gewesen wäre. Selbst mit diesem Personal hätten wir manche Probleme, die wir heute haben, nicht. Wir hätten auch keine Frau Merkel mehr. Wir hätten auch die AfD unter Umständen nicht. Das haben wir verpasst. Und die Rede von einer rot-rot-grünen Koalition, glaube ich, müssen wir gar nicht mehr, oder das Gedankenspiel müssen wir gar nicht mehr haben, weil das wird es in den nächsten Jahren wahrscheinlich nicht geben. Da sind wir dann, glaube ich, direkt mal alle drei einer Meinung. Da bin ich also, pessimistisch, wie es nur Duke ist. Doch, was den ersten Satz anbetrifft, dass die SPD irgendwie dann so ein bisschen wedelt und letzten Endes doch passiert, da wären wir uns einig gewesen. Ansonsten sind das Dinge, wie gesagt, man müsste wirklich sehr konkret immer sprechen über die Deals, die da gemacht werden. Und ich glaube, in der Regel würde ich trotzdem sagen, bunkianisch. Aber ist, wie gesagt, Spekulation, solange ich nicht weiß, wovon wir ja eigentlich konkret reden sollten. Also es ist halt, ich glaube, mein Buch hat dir auch nicht gefallen, weil du so immer so ein bisschen über den Dingen schwebst, habe ich so den Eindruck. Das muss ich schon mal sagen. Und ich habe so eine Adlertechnik, Entschuldigung, ich will dich nicht unterbrechen, aber ich muss das eben sagen. Das heißt, ich versuche natürlich, das Gesamtbild im Auge zu halten und auf der anderen Seite brauche ich einen Anker, der wirklich dann ganz konkret ist. Und das Buch windet sich so mitten dazwischen, deswegen kann ich da tatsächlich auch relativ wenig mit anfangen. Das mag so sein. Das ist ja ein bisschen schon das, was ich auch sage, so Avantgardismus, drüber über den Sachen schweben. Also bist ja noch ein sympathischer Avantgardist. Du musst auch immer irgendwie Gott und die Welt bewerten. Ne? Hast du schon mal gehört, dass ich auch nur einen Satz zu deiner Person gesagt habe oder zu deiner Arbeit? Ich finde, das kannst du alles, das kannst du, Junge, das kannst du viel besser selber beurteilen, sagt der alte Mann. Ja, also wir sind jetzt, mein Skype-Zähler hier sagt 47 Minuten. Wir hatten uns ungefähr 45 Minuten vorgenommen. Ich denke, wir wollen die Hörer vielleicht auch nicht überstrapazieren. Abgesehen davon glaube ich, zumindest aus meiner Sicht, sind die Standpunkte deutlich geworden. Letztlich kann man sich sowieso nur ein Bild machen, wenn man das Buch liest. Also lasst es euch schenken oder kauft es euch. Und ja, also von meiner Seite aus war es das. Aber ich gönne euch natürlich gerne noch jedem ein Schlusswort, wenn ihr wollt. Wenn ihr keine Schlussworte braucht, dann sagen wir jetzt einfach auf Wiedersehen. Schön, dass ihr da wart. Schlussworte oder nicht? Ich nehme mir noch eins. Nimm dir mal noch eins. Ja. Worüber wir gar nicht gesprochen haben und was ich eigentlich auch spannend fände, vielleicht mal bei anderer Gelegenheit, sind die Möglichkeiten, die man eigentlich mit außerparlamentarischer Politik hat. Und das ist ja auch überhaupt nicht Robertos Fokus, aber ich fände es einfach interessant, wenn gerade so einer, der es immer mit dem Parlament hält, sich mal mit diesen Dingen auch befasst. Punkt. Das ist ja schon fast eine Einladung zu einem Folge-Podcast. Das stimmt, wobei ich es auch nicht immer mit dem Parlament halte. Da verweise ich aber dann nochmal auf das Buch von Andrea Ypsilanti, die sich auch mit diesem Themenspektrum auseinandergesetzt hat. Ist jetzt neulich erschienen, okay, heißt Und morgen regieren wir uns selbst, auch im Westend Verlag. Was für ein Zufall. Tja, das könntest du, vielleicht könntest du es ja rezensieren, Duke. Hätte es mir geschickt. Das müsstest du beim Verlag anfragen. Ja, ich will dann jetzt auch noch sagen, das ist auch tatsächlich Zufall. Ich habe vor kurzem Andrea Ypsilanti interviewt. Das können wir dann vielleicht nochmal verlinken und noch ein bisschen Werbung hier machen für das Interview, das ich geführt habe. Aber lassen wir das. Ja, es war weniger schlimm, als ich gedacht habe, weil ihr ja letztlich beide nicht in der Lage wart, richtige Arschlöcher zu sein. Aber im Prinzip ist das ja auch schön. Und von daher war es trotz der Kontroverse ja doch eher harmonisch, aber das ist dann wahrscheinlich auch eine Frage der Persönlichkeit und überhaupt. Naja gut, was heißt Arschlöcher zu sein? Ich wäre es ja gern gewesen, aber Duke gibt einfach keinen Spielraum. Der Typ ist ja altlatt. Ja, er ist viel zu entspannt, ja. Aber das hat er ja im Vorgespräch schon gesagt. Und das stimmt, er ist wirklich entspannt. Ja. Duke, also keine Ahnung, bis zum nächsten Mal, vielleicht kannst du da noch ein bisschen dran drehen. Oder jo, so. Dann wünsche ich euch alles Gute. Ja. Ja, herzlichen Dank, hat viel Spaß gemacht und auf Wiedersehen.